Hi, friends. Hallo, Freunde. We come into the close of this wonderful chapter and then we come to the most incredible chapter 13. Wir kommen zum Schluss dieses wunderbaren Kapitels und dann geht es weiter mit dem fantastischen Kapitel 13. So look at what he says. Schau mal, was er sagt. He says not everyone is an apostle or a prophet or a teacher. Nicht jeder ist ein Apostel oder ein Prophet oder ein Lehrer. Not everyone performs miracles or has gifts of healings or speaks in tongues or interprets tongues. Nicht jeder vollbringt Wunder oder hat Gaben der Heilung oder spricht in Sprachen oder legt die Sprachenrede aus. Ah, I can already hear some people. Ah, ich kann schon ein paar Leute sagen hören. See, Reinhard? Siehst du, Reinhard? Not everyone performs miracles or has gifts of healing. So, that's not God, what God wants me to do. Nicht jeder tut Wunder oder hat Gaben der Heilung. Gott will also nicht von mir, dass ich es tue. No. Nein. He's talking in the context of gifts that the Holy Spirit has given to the church. Er spricht im Zusammenhang von Gaben, die der Heilige Geist der Gemeinde gegeben hat. Not that there are some Christians who are not supposed to walk in the supernatural. Nicht davon, dass es einige Christen gibt, die nicht im Übernatürlichen wandeln sollen. It was Jesus who told us that everybody who believes in him shall do his works and greater ones. Denn Jesus sagte, dass jeder, der an ihn glaubt, seine Werke tun soll und größere. But in the church there are gifts for the body. Aber in der Gemeinde gibt es Gaben für den Leib. Look, he's not saying that everybody should go and pray for the sick so that they are healed. He's not saying that. Er sagt nicht, dass jeder losgehen und für die Kranken beten soll. Das sagt er nicht. He's literally saying that within the church the Holy Spirit is giving gifts. Er sagt buchstäblich, dass der Heilige Geist innerhalb der Gemeinde Gaben gibt. And then this gift the Holy Spirit releases and manifests however he wants to. Diese Gaben setzt der Heilige Geist dann so frei und manifestiert sie, wie er will. Look at this. Schau dir das an. There is another truth in there. Es gibt eine andere Wahrheit darin. Not everybody is a prophet or an apostle, a prophet or teacher. Nicht jeder ist ein Apostel, Prophet oder Lehrer. You know, I've heard so many people say, "Ah, Reinhard, I want to be a prophet. I'm going to fast and pray for God to make me a prophet." Ich habe viele Leute sagen gehört, "Oh, Reinhard, ich möchte ein Prophet sein. Ich werde fasten und beten, damit Gott mich zum Propheten macht." First of all, why do you want to be something that God didn't make you? Erstens, warum willst du jemand sein, als den Gott dich nicht geschaffen hat? That doesn't make any sense. Das macht keinen Sinn. Secondly, zweitens, you have to be at peace that God has called those ministry gifts in the way he chose to. Du musst Frieden darüber haben, dass Gott diese Dienstgaben so verteilt hat, wie er wollte. But look at this. Aber schau mal. Even though, and this is one of those paradoxes. Trotzdem, und das ist eines dieser Paradoxe. I love that. Ich liebe das. Even though he says not everybody is, yet he says you should desire. Trotz, dass er sagt, nicht jeder ist, sagt er dennoch, du sollst danach streben. Look at the very next statement. Schau dir die nächste Aussage an. So he says not everybody is an apostle, prophet or teacher. Not everybody walks in these gifts. Er sagt also, dass nicht jeder ein Apostel, Prophet oder Lehrer ist und dass nicht jeder in diesen Gaben wandelt. And then he says, but you should all constantly boil over with passion in seeking the higher gifts. Aber dann sagt er, aber ihr sollt alle beständig mit Leidenschaft überkochen im Begehren nach den höheren Gaben. So, if God has given and God has chosen not everybody, why should we seek the higher gifts? Wenn Gott die Gaben gibt, aber nicht jedem, warum sollen wir dann nach den höheren Gaben streben? Look. Schau. I don't believe when he talks about apostles, prophets and teachers, he is talking about spiritual gifts. Ich glaube nicht, dass er von Geistesgaben spricht, wenn er von Aposteln, Propheten und Lehren redet. I believe that he is connecting this to Ephesians chapter 4. Ich glaube, dass er das mit Epheser Kapitel 4 verbindet. That Jesus sovereignly chose who is an apostle, prophet, a pastor, evangelist or teacher. Dass Jesus souverän entscheidet, wer ein Apostel, Prophet, Pastor, Evangelist oder Lehrer ist. This is a sovereign choice of Jesus for a specific purpose. Das ist eine souveräne Entscheidung Jesu für einen bestimmten Zweck. But in which spiritual gifts we function is up to us. Doch in welchen geistlichen Gaben wir agieren, hängt von uns ab. Why is it up to us? Warum hängt es von uns ab? Look, you should constantly boil over with passion in seeking the higher gift. Denn du sollst ständig mit Leidenschaft überkochen und dich nach den höheren Gaben ausstrecken. God would never tell us to be functioning in higher gifts if he wouldn't want us to have those higher gifts. Gott würde uns niemals sagen, dass wir in den höheren Gaben wandeln sollen, wenn er nicht wollte, dass wir diese Gaben haben. So that means God longs for you to be flowing in the gifts. That's why he wants you to be desperate for them. Das bedeutet, Gott möchte, dass du in den Gaben fließt. Deshalb möchte er, dass du ein Verlangen nach ihnen hast. So it's very interesting that there is a strong Greek word. Interessant ist, dass hier ein starkes griechisches Wort steht. Some Bible translated you should be zealous for this gift. Einige Bibeln übersetzen, dass du begierig nach diesen Gaben sein sollst. Others translated you should earnestly desire those gifts. Andere sagen, du sollst ein ernsthaftes Verlangen nach diesen Gaben haben. But in the original Greek it says it basically exactly how the Passion puts it. Aber im Originalgriechischen steht es so, wie die Passion-Übersetzung es ausdrückt. You should constantly boil over with passion in seeking this higher gift. Du sollst dauerhaft mit Leidenschaft überkochen im Begehren nach diesen höheren Gaben. So I have a question for you. Ich habe also eine Frage an dich. And it's actually in the original Greek. This is written in the active voice. Im Originalgriechischen ist es übrigens im Aktiv geschrieben. And in the imperative. Und im Imperativ. So we could say it like this. Wir können es also wie folgt ausdrücken. God commands you. Gott gebietet dir. That you choose to constantly be desperate in these gifts. Dass du dich entscheidest, ein beständiges Verlangen nach diesen Gaben zu haben. So I have a question. Also habe ich eine Frage. How desperate are you to flow in the spiritual gifts? Wie sehr verlangst du danach, in den Geistesgaben zu fließen? You have to ask a question. Die Frage musst du dir stellen. Because if you are not desperate by your own choice, denn wenn du nicht aus deiner eigenen Entscheidung heraus unbedingt willst, and if you don't make this choice that you will flow in these gifts, that's what you really long for. Und wenn du nicht die Entscheidung triffst, dass du in diesen Gaben fließen wirst, du dich also wirklich danach ausstreckst, then you have to take responsibility that you're not flowing in these gifts. Dann musst du die Verantwortung dafür übernehmen, dass du nicht in diesen Gaben fließt. So you have to choose to be desperate. Du musst dich also entscheiden, sie wirklich zu wollen. And as you choose to be desperate, the Spirit of God will release them. Und wenn du dich dafür entscheidest, ein Verlangen nach ihnen zu haben, dann wird der Geist Gottes sie freisetzen. It's almost like he puts the ball back into your court. Es ist fast so, als würde er dir den Ball wieder zuspielen. And then in the middle of all this important stuff, he says this. Dann mitten in all diesen wichtigen Dingen sagt er Folgendes. And now I will show you a superior way to live. That is beyond comparison. Und jetzt werde ich euch eine vortrefflichere Lebensweise zeigen, die unvergleichlich ist. Tomorrow we talk about this superior way. Morgen sprechen wir über diese ausgezeichnete Lebensweise. Listen. Hör zu. He's not talking that the gifts are not important. Er sagt nicht, dass die Gaben nicht wichtig sind. He says you should desperately want them. Er sagt, dass du ein unbedingtes Verlangen nach ihnen haben sollst. But he's saying there's something that's more important than any gift, any supernatural and any apostle. Aber er sagt, dass es etwas Wichtigeres gibt als jede Gabe, alles Übernatürliche und jeder Apostel. And that's perfect love. Und das ist perfekte Liebe. And we'll talk about this tomorrow. Darüber reden wir morgen.